In Europas Comic-Hauptstadt Brüssel begegnen sie einem auf Schritt und Tritt. Nicht nur in Buchläden oder Souvenirshops, auch an Häuserwänden, als meterhohe Graffiti oder in U-Bahn-Stationen. Tintin oder Tim, wie er bei seinen deutschsprachigen Fans heißt, der rasende Reporter in Knickerbockerhosen, blauem Pulli und Trenchcoat, mit den unschuldigen Knopfaugen und der frechen blonden Haartolle über der Stirn. Und der Foxterrier Struppi, französisch Milou, sein treuer Begleiter. Sieh mal, da ist ein neuer Stern im großen Bär. Merkwürdig, der ist mir noch nie aufgefallen. Wir sollten das Observatorium benachrichtigen. Komm, Struppi. An vielen Fassaden über die ganze Stadt verteilt finden sich Momentaufnahmen aus ihren zahlreichen Abenteuern. Überlebensgroß und bunt wie die Alben, denen die Motive entnommen sind. Allesamt Klassiker seit Generationen und weltweit millionenfach verkauft. Längst auch als Trickfilmserie verfügbar und seit 2011 sogar als abendfüllendes, computeranimiertes 3D-Movie von Meisterregisseur Steven Spielberg. Das Geheimnis der Einhorn, König Ottokars Zepter oder der Blaue Lotus. Eine Geschichte spannender als die andere. Vor allem, weil Jungjournalist Tim eigentlich nie eine Zeile zu Papier bringt, sondern meist als Hobbydetektiv knifflige Fälle löst. Unterwegs in fremden, exotischen Ländern, dunklen Geheimnissen auf der Spur, ständig in Lebensgefahr, aber am Ende immer siegreich im Kampf gegen das Böse. Verzeihen Sie bitte, aber ich muss sehr vorsichtig sein. Ich habe die Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass sie dringend gebraucht werden. Auch wenn es manchmal brenzlig wird, Tim und Struppi sind furchtlos und schlau und lassen sich nicht unterkriegen. In ihrer Heimat Belgien sind sie deshalb Volkshelden. Sie gehören sozusagen zur DNA des kleinen Landes, wie Pralinen oder Fritten. Jeder kennt sie, jeder liebt sie, ob Mädchen oder Junge, ob Kind oder Greis, erklärt Willem de Grave vom Brüsseler Comicmuseum. Alle Belgier kennen Comics, sie haben zu Hause eine Sammlung. Wir sind alle sehr stolz auf Comics, das ist für uns Patrimonium, Erbe. Die Ursprünge des legendären Duos reichen zurück bis in die Zwischenkriegszeit. 1929 brachte sein Schöpfer Hergé mit bürgerlichem Namen Georges Remy sein erstes Tim und Struppi-Abenteuer heraus. Damals noch schwarz-weiß, inspiriert von den Comicstrips mit Sprechblasen aus den USA. Eine Beilage für Kinder in der katholischen Zeitung Le XXe Siècle. Es folgten bis zu Hergés Tod 1983 23 weitere Bände, übersetzt in 70 Sprachen und 30 Dialekte. Die rasant erzählten Geschichten, eine Mischung aus Krimi, Fantasy und Science-Fiction, entführen den Leser in die entferntesten Winkel des Globus, nach Afrika, Amerika oder Fernost. Eine sogar auf den Mond, den Tim in einer futuristischen, rot-weißen Rakete erobert. 2, 1, 0! Fast immer mit von der Partie, Tims Freunde und Helfer, der vierschrötige, aber gutmütige Captain Haddock, der zerstreute, schwerhörige Professor Bienlein und Schulze und Schulze, die beiden unzertrennlichen, leicht beschränkten Zivilermittler, die mit ihren Slapstick-Einlagen regelmäßig für Lacher sorgen. Keine Angst, Herr Tim, das Beweisstück ist bei uns sicher. Schulze, wo steckst du? Weniger komisch, der aus heutiger Sicht durchaus kritikwürdige politisch-ideologische Hintergrund, der vor allem die frühen Tintin-Folgen prägt und bis heute für Debatten sorgt. So outet sich der Autor schon in seinem Erstling im Lande der Sowjets als strammer Antikommunist. Und die Episode Tim im Kongo, erschienen 1930, spiegelt bei aller Naivität der Darstellung den latent rassistischen Ungeist der Zeit. Doch sogar Hergés Flirt mit dem Faschismus, den er selbst stets von sich wies, tat dem Kultstatus keinen Abbruch, den Tim und Struppi bis heute in Belgien genießen. Das Musée Hergé vor den Toren Brüssels zählt jedes Jahr bis zu 200.000 Besucher. Hergés einfacher, klarer Strich wurde stilbildend für Comiczeichner und Autoren überall auf der Welt. Im kleinen Belgien gibt es heute rund 800 von ihnen und jedes Jahr erscheinen fast 4.000 neue Titel. Seine Landsleute, bekennt Museumsdirektor de Grave, sind schlicht comicverrückt und Tim und Struppi haben daran wohl den größten Anteil. Zum Glück sind wir in die Comic-Szene vereint. Wir sagen nicht, das ist jetzt das flämische Teil, das ist französisch, das geht überhaupt nicht. Ich glaube, dass mit Bier und Schokolade, dass Comics auch noch die Einheit von uns Land symbolisieren.